geteilt in Du und Ich. Ein wirres Rauschen in der Luft, gemischt mit lieblich Menschenduft. Die Sinne reizen, zwei an Zahl, versuch's zu greifen, wie banal. Ja, wie ein Tier, das mit Instinkt sein Leben meistert, ob's gelingt. Ja, Fragen auf Ruhe, viele Worte, ein Trunk mit Gift. Soll ich es nehmen oder nicht? Die Frage lebt, die Mitte bricht. So liegt es zweigeteilt vor mir. Ein Teil ist Mensch, der andere Tier. Ja, welcher Strömung jetzt nun folgen? Strömung jetzt nun folgen.